Welche Mittelschichtbranchen abstürzen? Es gibt Wirtschaftsforscher, die all dies als Teil eines natürlichen Strukturwandels sehen, der sich ständig vollzieht. Sie fragen, ist es überhaupt ein Problem für den Arbeitsmarkt eines Landes und sein Sozialgefüge, wenn Angestellte nicht mehr gebraucht werden, weil ihre Jobs jetzt billiger von Maschinen gemacht werden? Vom Grundsatz her ist dieses Argument richtig, auch wenn der Wandel noch nie so rasant geschah wie in den letzten Jahren. Wenn die Wirtschaftswelt sich umbaut, fallen zwar Arbeitsplätze an einer Stelle weg, etwa in den Fertigungshallen von Autobauern, aber anderswo entstehen neue. Etwa in der Dienstleistungsgesellschaft. Altenpfleger sind das klassische Beispiel. Sie werden am Arbeitsmarkt dringend gebraucht, wir können auf sie nicht verzichten. In der Theorie kann es tatsächlich gelingen, dass die Autobauer von heute zu den Pflegern von morgen werden. Allerdings nur, wenn die Politik Umschulungen ermöglicht und gleichzeitig sicherstellt, dass diese neuen, langlebigen Berufe fair entlohnt werden. Die Realität am Arbeitsmarkt sieht aber heute leider anders aus. Anstatt fair bezahlter, gut abgesicherter neuer Berufsbilder entstehen vielerorts prekäre Arbeitsverhältnisse. Sie fangen viele auf, die bisher zur Mittelschicht gehörten und jetzt schlimmstenfalls in Richtung Unterschicht abrutschen. Und es handelt sich nicht um Einzelfälle. Wo überall dies geschieht, lässt sich an vielen Berufsbildern durchdeklinieren. Die Beispiele, die mir bei meinen Recherchen in den vergangenen Jahren begegnet sind, sind teils haarsträubend. Ich möchte mit jener Branche beginnen, die stärker für dieses Abrutschen steht als alle anderen. Jenem Wirtschaftszweig, dessen Angestellte in den vergangenen 10 Jahren härter durch erzwungene Flexibilität und die sinkenden Standards bei den Arbeitsverträgen getroffen wurden als in allen anderen Bereichen des Arbeitsmarkts. Und deren Sozialstatus damit wohl am merklichsten abgesunken ist, dem Einzelhandel.